Zimmer, an dessen Türe schon der Tod steht still. Auf nassen Dächern liegt ein blasser Schimmer, wie der der Kerze, die verlöschen will. Das Regenwasser röchelt in den Brunnen. Alfred! Rinnen, in den Rinnen. Der matte Wind hält, Herrgott nochmal. Ist doch ein Garten? Ja, wo denn sonst? Ich habe auch gestern oben gegraben. Der matte Wind hält Blätterleichenschau und wie ein Schwarm gescheuchter Bikassinen ziehen bang die kleinen Wolken durch das Grau. Wo greifst du dich wieder an deinem Goethe? Das ist Rilke. Rainer Maria Rilke. Herbststimmung. Sag ich doch. Seit deine Frau tot ist, bist du immer seltsamer. Die Gedichte sind gut für meine grauen Zellen. Kolibri. Hörspiel von Erhard Schmid. Regie Christoph Bragua. Ich muss los. Fläschchen ist im Kühlschrank. Kannst du in einer Stunde gehen. Warm machen nicht vergessen. Windeln sind im Bad. Und wenn sie nach dem Füttern schreit, dann musst du sie rumtragen. Aber Vorsicht beim Hochheben. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Sag mal, hast du ein Bier? Und da steh dich zu saufen, solange du auf die Kleine aufpasst. Arndt, ich verlass mich auf dich. Ja, ja. Wenn du Durst hast, mach dir einen Tee. Verehrte Kunden, Ihr Einkauf bei uns immer ein Erlebnis. Ich verstehe nicht, heute was im Angebot hier fehlt. Einkaufszentrum. Die machen die kleinen Läden kaputt, das ist alles. Muss und Geld kriegst du auch woanders. Hier ist die Auswahl größer. Ach, du isst doch eh immer das Gleiche. Camembert und Salami, seit ich dich kenne. Das war schon früher im Büro so. Dann wird es ja langsam Zeit, dass sich das ändert. Manfred, du bist 65. Was willst du noch groß ändern? Dafür ist es nie zu spät. Vielleicht nehme ich zur Abwechslung mal einen Brie. Ein Brie, Brie. Hier geht es doch nicht um Brie. Hier ist noch was frei. Die Leute im Ort fangen schon an zu reden. Ja? Ja, weil du dauernd hier rumsitzt. Die fragen sich, ob du nichts Besseres zu tun hast, als ewig in diesem stickigen kleinen Bistro rumzuhängen. Das ist doch praktisch. So direkt hinter den Kassen. Außerdem finde ich es gemütlich. Gemütlich? Na, auch wieder hier? Was darf sein? Ja, also, ich nehme ein Espresso. Oder nein, lieber ein Latte Macchiato. Ein Latte Macchiato. Ein was? Für ihn auch. Schönes Kleid haben Sie heute an. Danke. 2 Latte Macchiato. Schönes Kleid haben. Sag mal, was ist denn mit dir los? Siehst du? Der LKW ist leer, Bölling. Da kannst du suchen, solange du willst. Oliver, ich mach das nicht mit, hörst du? Es wird dir leider nichts anderes übrig bleiben. Das haben schon viele gesagt. Willst du mir etwa drohen? Glaub mir, über dieses Stadium bin ich längst hinaus. Wir machen das, wie ich gesagt habe. Dann springt für uns beide was raus. Für dich braucht nichts rauszuspringen. Du drohst mir ja schon wieder. Findest du? Das klappt vielleicht bei deinen Nutten, aber nicht bei mir. Schön schönes Kleid haben Sie heute an. Und diese Farben. Ich muss schon sagen. Krieg dich mal wieder ein. Was willst du denn von diesem jungen Ding? Ich kann nichts. Mann, Fräulein Katrin könnte meine Tochter sein. Eben. Außerdem hast du schon eine. Und wenn die erfährt, dass du mit einer Kellnerin pussierst. Ich pussier nicht. Ich unterhalte mich. Das ist was völlig anderes. Manfred ist unter die Casanovas gegangen. Ich fasse es nicht. Warum fahren wir eigentlich nicht unten am Fluss? Die Strecke ist viel schöner. Das ist ein Umweg. Ich kann dieses Gewerbegebiet nicht ausstehen. Merkwürdig. Ja, was ist? Warum hältst du an? Der LKW da vorne. Ja, und? Da sind so Typen. Wir sind auch hier. Das ist ein freies Land. Ach, jetzt komm. Ich will nach Hause. Was machen die da? Ich habe meine Brille nicht auf. Die verprügeln jemand. Die prügeln. Aufhören! Herrgott, noch mal! Was hast du vor? Lass den Mann los! Manfred, bist du wahnsinnig? Bleib stehen! Oh, du bist ein Feigling! Ich bin Rentner, ein alter Mann wie du, mit dem Unterschied, dass ich das weiß. Telefon schnell. Was ist denn mit Ihnen los? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Dafür ist keine Zeit. Sie sind ja ganz bleich. Nicht, dass Sie mir hier umfallen. Eine Leiche zieht die andere nach sich, was? Leiche? Wieso? Geben Sie mir erstmal einen Schnaps. Sonst habe ich die Polizei an der Strippe und weiß nicht, was ich sagen soll. Ein Mord? Im Gewerbegebiet. Ein LKW-Fahrer. Habe ich jedenfalls gehört. Ja, meine Süße. Mama ist ja wieder da. Ja, und wer? Ich meine... Keine Ahnung. Hat die Kleine getrunken? Nö. Wie nö? Ich hatte keinen Hunger. Kein Hunger? Ehrlich. Das gibt's nicht. Hast du die Winde gewechselt? Wieso? Ja, riech doch mal. Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, was hier so stinkt. Idiot. Niedergestochen. Vor unseren Augen. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach so? Als wir näher kamen, sind die beiden abgehauen. Aber den einen habe ich genau gesehen. Tatsächlich? Das Gesicht meine ich. Ganz schön leichtsinnig von euch, einfach so hinzuradeln. Das ist doch wohl das Mindeste. Die Polizei hat übrigens ein Phantombild angefertigt. Nach meinen Angaben. So. Ich muss los. Wie? Jetzt? Hab noch was zu erledigen. Ich denke, wir sortieren endlich Mamas Sachen aus. Wird langsam Zeit nach 3 Jahren. Das kannst du doch auch allein. Papa, was bist du denn so unruhig? Man könnte ja geradezu meinen, du würdest was verpassen. Sophia, in meinem Alter... Kommt es auf jede Minute an, ich weiß. Ja. Schau, wie die Zypressen schwärzer werden in den Wiesengründen und auf wen in den unbetretbaren Alleen die Gestalten mit den Steingebärden weiter warten, die uns übersehen. Du bleibst ja gar nicht mehr hängen. Schon so früh auf den Beinen? Wie man so sagt, Morgenstund hat Gold im Mund. Außerdem ist es schon nach 10. Na, ich hoffe, Sie finden nicht wieder eine Leiche. Nee, ich will eigentlich nur etwas besorgen und da dachte ich, trinkst du vorher noch was? Darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Aber ja. Sie gehen ziemlich oft einkaufen, eigentlich jeden Tag, und kaufen immer nur ein einziges Teil. Ja. Also ich mache jedes Mal den Kofferraum voll. Sonst lohnt sich das doch gar nicht. Aber Sie haben ja offenbar Zeit. Sind Sie arbeitslos? Ich bin Rentner. Sieht man Ihnen gar nicht an. Ich heiße übrigens Manfred. Katrin. Ich weiß. Ja? Steht auf Ihrem Namensschildchen. Schon die Zeitung gelesen? Ist ein großer Artikel drin über den Mord. Hier. Danke. Und einen Kaffee bitte. Groß, klein? Groß. Morgen. Oder vielleicht doch lieber ein Latte Macchiato. Mineralwasser ohne Gas und ein Croissant, nicht zu fett. Kommt sofort. Ich werd verrückt. Servus. Rolf? Hallo? Ich bin's. Wer? Manfred! Ich verstehe Sie nicht. Sie müssen lauter sprechen. Mensch, dann tu dein Hörgerät rein. Wie bitte? Ach Gott, nochmal. Ich dachte schon, Sie wären gegangen. Ihr Latte Macchiato. Der Mann, der da eben reingekommen ist, der an der Theke, kennen Sie den? Der ist zum ersten Mal da. Und was will er von Ihnen? Was ist denn los? Das ist einer von den beiden. Von gestern, vom LKW. Sind Sie sicher? Absolut. Wir müssen die Polizei rufen. Das geht nicht. Wieso? Der sucht meinen Bruder. Ihren Bruder? Warum? Keine Ahnung. Aber solange ich nicht weiß, was los ist... Was los ist? Das kann ich Ihnen sagen. Da ist einer ermordet worden. Nicht so laut. Sie hätten hören sollen, wie er nach ihm gefragt hat. Ich habe Angst, verstehen Sie? Arndt, mein Bruder ist manchmal ein bisschen leichtsinnig. Vielleicht hat er sich in irgendwas reinziehen lassen. Wir können den Mann doch nicht... Bitte. Ich will wissen, was Arndt mit dem Kerl zu tun hat. Hier, meine Adresse. Kommen Sie heute Abend vorbei. Bis dahin habe ich mit meinem Bruder geredet. Also, ich weiß nicht. Ich dachte, Sie mögen mich. Hab ich ersteigert. Lange Handbüchse mit holländischem Schnappschloss. Goldgravierter Lauf, Musketenschaft mit Elfenbein und Permut eingelegt. Monogrammist TK. Niederlande. Anfang 19. Jahrhundert. Ja, ja. Du solltest dir auch ein Hobby zulegen. Das beruhigt die Nerven. Ich hab meinen Garten. Das reicht. Hast du nicht was vergessen? Blond, langbeinig. Rolf. Wenn du willst, helfe ich dir. Was? Bei den alten Waffen, meine ich. Die haben Konjunktur. Du könntest dich auf Hellebarden spezialisieren. Oh ja. Oder auf Pistolen. Hier zum Beispiel Kolibri, die kleinste Automatikpistole der Welt. Länge 6,5 cm, Gewicht 220 Gramm. Ja, müsste auch mal wieder gereinigt werden. Erstens habe ich keinen Waffenschein und zweitens keine Geduld für sowas. Aber Gedichte auswendig lernen. Festgemauert in der Erde. Das ist nicht Rilke. Ach ja. Gibt's was Neues? Das ist Schiller. Gibt's was Neues von unserem Mord? Nee. Kommen Sie rein, aber schauen Sie sich nicht um. Ist nicht aufgeräumt. Mit einem Kind kommt man einfach zu nichts. Sie haben ein Kind? Soll vorkommen in meinem Alter. Ich dachte nur, weil sie jeden Tag im Bistro... Normalerweise ist sie bei meiner Mutter. Manchmal springt mein Bruder ein, wenn er sich dazu herablässt. Im Moment hat er allerdings wenig Zeit. Haben Sie mit ihm gesprochen? Zu Hause ist er nicht. Und sein Handy ist ausgeschaltet. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Sie wissen doch, wie junge Leute sind. Die unternehmen gerne mal was. Habe ich früher auch. Mit dem Mord hat er jedenfalls nichts zu tun. Er war nämlich hier, als es passiert ist, als Babysitter. Wollen Sie es mal sehen? Ja. Oh, süßes Kerlchen. Wie er so da liegt und schläft, ne? Es ist ein Mädchen. Ach, und was sollen wir jetzt tun? Ich habe mir jedenfalls die Autonummer notiert von dem Kerl. Damit wissen wir immer noch nicht, wie er heißt. Ich war früher bei der Stadt. Ordnungsamt. Aha. Ist schon eine Weile her, aber die Kontakte sind noch da. ich gehe da nicht rein. Stell dich nicht so an. Ich stell mich nicht an. Ich habe noch keine Lust, dass mich jemand sieht. Rolf. Ich mache mich doch nicht zum Narren, damit du bei deiner Kellnerin angeben kannst. Warum hast du nicht die Polizei alarmiert, als der Kerl aufgetaucht ist? Ich war mir nicht so sicher. Deswegen will ich ihn mir noch mal ansehen. Ja. Außerdem habe ich dich angerufen, das hat mir gereicht. Sherlock Holmes spielen in deinem Alter. Du redest wie meine Tochter. Dabei sie recht hat. Dann mache ich es eben alleine. Kundschaft. Guten Tag. Ja, so früh sind die Mädels hier in Bohem immer noch ein bisschen verschlafen. Geht ja nachts auch lange bei uns. Aber wenn die erst mal sehen, wer auf sie wartet, so ein wie sie, der noch richtig im Saft steht, den kriegt man ja nicht alle Tage. Ja, ja. Gehört Ihnen dieses Etablissement? Finanzamt. Es war nur so eine Frage. Ach so. Hätten Sie wohl auch gerne was? Dauernd von hübschen Mädchen umgeben, die nicht mal was kosten. Also mich jedenfalls nicht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Jetzt macht mal ein bisschen. Eigentlich wollte ich mich erst mal umsehen. Nein. Wer A sagt, muss auch B sagen, hä? Also gut. Auf was stehen Sie denn? Blond, brünett oder suchen Sie was Bestimmtes? So von der Figur her, meine ich. Dunkelhaarige. Die haben mir immer gefallen. Meine Frau zum Beispiel. Ich sehe schon. Hier ist ein Kenner am Werk. Da habe ich was für Sie. Jenny, dein Typ wird verlangt. Wie hättest du es denn gern? Französisch, Portugiesisch? Portugiesisch? Kleiner Scherz. Ja, eigentlich will ich gar nicht. Ich meine, ich bin eher zufällig. Ja, ich weiß. Also, hier machen Sie das, was Sie so machen. Wenn es dir lieber ist, schalte ich das Licht aus. Was hast du denn? Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Das ist doch eine Perücke, oder? Hör mal, wenn du nicht willst, gehe ich wieder, ja? Ich sag dem Chef Bescheid und dann schickt er eben eine Anja. Andere. Anja Wiedenbrück. Was? Die mit den Zöpfen und dem Kaninchen, das dauernd abgehauen ist. Wohnt deine Mutter immer noch da? Hinterm Bahnhof? Ich wusste, irgendwann kommt einer, der mich erkennt. Aber das ist doch nicht so schlimm. Sagen Sie bloß keinem, dass Sie mich hier gesehen haben. Alle glauben, ich sei auf der Uni. Ich meine, das bin ich ja auch, aber von irgendwas muss ich ja auch leben. Hier ein Taschentuch. Bitte. Danke. Ich will Lehrerin werden, verstehen Sie? Wenn rauskommt, dass ich im Labo häme. Ja, ich glaube, so langsam kann mich nichts mehr erschüttern. Wieso? Nach dem Mord, meine ich. Was haben Sie denn damit zu tun? Gar nichts. Sie sind heute schon der Zweite, der davon anfängt. Die Polizei war nämlich auch schon da. Die Polizei? Mhm. Der Kerl, den Sie erstochen haben, dieser Oliver, der hat öfter hier gezockt. Wir haben hier so eine kleine Pokerrunde. Und ich kann Ihnen sagen, besonders gut war er nicht. Sie meinen, er hat verloren? Und das nicht so knapp. Stand mit 50.000 in der Kreide. Böhling war jedenfalls ganz schön sauer. Böhling? Mein Chef, der Kerl, mit dem Sie sich unterhalten haben, weil Oliver mit der Kohle nicht rüberkam. Haben Sie das der Polizei gesagt? Bin ich verrückt? Mineralwasser ohne Gas und ein Croissant, aber nicht zu fett. Immer noch nichts von deinem Bruder? Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaub dir kein Wort. Manchmal meldet er sich tagelang nicht. Das war schon immer so. In seiner Wohnung ist er jedenfalls nicht. Da habe ich nachgesehen. Sie sind bei ihm eingebrochen? Nein. Was für ein hässliches Wort. Sagen wir, es gab ein Fenster, das zufällig offen stand. Hallo? Ich bin's, Manfred. Ich war bei diesem Böhling. Ich kann jetzt nicht. Ja, in der Bar wird gezockt. Vielleicht hat ja Ihr Bruder, ich meine, es könnte doch sein, dass er bei dem Kerl auch Schulden hat. Wir reden später, ja? Ich hoffe, du hast ihm schöne Grüße ausgerichtet. Das war nicht mein Bruder. Was wollen Sie überhaupt von ihm? Das ist meine Sache. Aber eins sag ich dir. Wenn er sich nicht bei mir meldet, halte ich mich an dich. Und an deine Kleine. Sag ihm das. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Was ist denn los? Was soll los sein? Arndt, du bist das reinste Nervenbündel, seit du von der Natur zurück bist. Lass mich. Jetzt hör mir mal zu. Wir sind hier nicht im La Bohème. Ich verbringe meine Zeit freiwillig mit dir. Und ich lass dich sogar bei mir wohnen. Dabei hast du eine eigene Bude. Entschuldige. Ein bisschen viel Stress in letzter Zeit. Jetzt entspann dich mal. Wie war's bei dir? Nicht viel los heute. Zwei Monteure, ein Versicherungsvertreter. Und ein alter Mann, aber der wollte nur quatschen. Quatschen? Sowas gibt's. Hat er wenigstens bezahlt? Also, man meint gerade, du wärst mein... Kann ich die Windeln haben? Ja. Und die Lätzchen? Ja. Ja. Danke. Spielschulden? 50.000. Die Polizei war übrigens heute bei mir. Die Polizei? Ich habe Ihnen doch erzählt, dass mein Bruder im Moment nicht viel Zeit hat, weil er wieder arbeitet. Und nur raten Sie mal, wo? Keine Ahnung. Bei Schröder International. Der Spedition? Ja. Er war mit dem gleichen LKW unterwegs wie Oliver. Als sein Beifahrer, das muss man sich mal vorstellen. Oliver? Sie kennen den Ermordeten? Wir sind uns mal vorgestellt worden. Auf einer Party. Ist aber schon lange her. Es war erst ihre dritte gemeinsame Tour. Die Polizei wollte Arndt fragen, ob er irgendwas weiß. Ob ihm was aufgefallen ist. Ich habe ihm gesagt, er ist verreist. Vielleicht macht er tatsächlich Urlaub. Ohne mir Bescheid zu sagen. Nee. Jedenfalls bleibe ich keine Minute länger hier. Vor allem wegen der Kleinen. Wenn mein Bruder wirklich Spielschulden hat und Böhling hier auftaucht, ich darf gar nicht dran denken. Und wo wollen Sie hin? Keine Ahnung. Aber da findet sich schon was. Das ist das Wohnzimmer. Schön haben Sie es hier. Hat meine verstorbene Frau ausgesucht. Ich habe für so etwas kein Talent. Ich kümmere mich lieber um den Garten. Also, ich will Ihnen wirklich keine Umstände machen. Ach was. Ich freue mich über Besuch. Seit meine Frau tot ist, das Haus ist für mich viel zu groß. Im Grunde nutze ich nur 2-3 Zimmer. Dass Sie bei mir sind, darauf kommt kein Mensch. Na gut. Sobald die Sache geklärt ist, sind Sie uns los. Versprochen. Ja. Mama gibt dir gleich was. Ganz schön viel Appetit, die Kleine. Meistens bekommt sie die Flasche. Aber manchmal gebe ich ihr noch die Brust. Wenn es Ihnen unangenehm ist, gehe ich nach nebenan. Nein, nein. Haben Sie denn schon im Bistro angerufen? Ich meine, dass Sie nicht mehr kommen, fürs Erste jedenfalls? Ich habe gesagt, die Kleine ist krank. Sowas zieht immer. Papa, bist du da? Ich wollte nur schnell... Darf ich vorstellen? Sophia, meine Tochter. Hallo. Guten Tag. Das ist Fräulein Katrin. Sie wohnt ein paar Tage hier. Wohnen? Ein Notfall sozusagen. Kann ich dich mal sprechen? Sie hat ihre Brust entblößt. Na und? Vor deinen Augen. Also mich stört das nicht. Das kann ich mir vorstellen. Fräulein Katrin kann für eine Weile nicht nach Hause. Das ist alles. Da habe ich ihr angeboten. Ach ja, das ist aber nett von dir. Wer ist das überhaupt? Eine Bekannte. Eine Bekannte? Was ist denn los mit dir? Was mit mir los ist? Ich frage mich, was mit dir los ist? Rolf hat auch schon so komische Andeutungen gemacht von wegen dritter Frühling. Der hat's grad nötig. Mama ist gerade mal unter der Erde. Seit 3 Jahren. Das ist noch lange kein Grund, sich mit einem Flittchen einzulassen. Also ich verbiete dir, von Fräulein Katrin so zu sprechen. Papa, du hast wohl noch nie von jungen Dingern gehört, die sich an betagte Herren ranmachen. Ach, hör doch auf. Vor allem, wenn sie über eine ordentliche Pension verfügen. Von einem Häuschen ganz zu schweigen. Das ist mein Fenster. Eben bin ich so sanft erwacht. Ich dachte, ich würde schweben. Bis wohin reicht mein Leben und wo beginnt die Nacht? Die nächste Flut... Die nächste Flut verwischt den Weg ins Watt. Und alles wird auf allen Seiten gleich. Die kleine Insel draußen aber hat die Augen zu. Verwirrend kreist der Deich. Das ist Rilke. Ich habe früher auch gern Gedichte gelesen. Vor allem die Romantiker. Nicht zu fassen. Sagen Sie mal, wie soll ich Sie eigentlich nennen? Manfred. Ich kann Sie doch nicht beim Vornamen anreden. Wieso nicht? Onkel Manfred vielleicht. Onkel? Wenn Sie meinen. So, und jetzt lege ich mich was hin, solange die Kleine schläft. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Im Gegenteil, schlafen Sie nur. Schlafen Sie. Am besten, Sie ruhen sich auch ein bisschen aus. Nach all der Aufregung. Die kleine Insel draußen aber hat die Augen zu. Verwirrend kreist der Deich. Hallo? Ich will meine Schwester sprechen. Wie kommen Sie an meine Nummer? Katrin hat mir vorhin auf die Mailbox gequatscht. Also was ist jetzt? Ihre Schwester schläft und das Baby auch. Wer sind Sie überhaupt? Manfred. Onkel Manfred. Kenn ich nicht. Hören Sie, können wir uns treffen? Sie haben nichts von dem Mord gewusst? Klar habe ich das. Katrin hat mir davon erzählt, direkt als es passiert ist. Aber dass es um Oliver geht... Und von seinen Spielschulden? Ja, wir haben mal darüber geredet. Soweit ich weiß, wollte sie zurückzahlen nach unserer letzten Tour. 50.000. Auf einen Schlag. Keine Ahnung. Sie waren doch im Ausland, oder? Ja. Vielleicht hat er was geschmuggelt und irgendwas ist schiefgelaufen. Was haben Sie denn? Ich muss gehen. Ich denke, Sie wollen zu Ihrer Schwester. Das hat Zeit. Ihre Schwester ist in Gefahr. Und das Kind. Und zwar ihretwegen. Und Sie machen sich aus dem Staub. Mach mal halblang, Alter. Hey, lass mich los. Arndt? Was soll das überhaupt mit diesem alten Knacker? Er kümmert sich um mich. Und er hilft mir. Jetzt zum Beispiel passt er auf die Kleine auf. Kümmern? Ich kann mir schon vorstellen, was das heißt. Onkel Manfred ist ein Ehrenmann. Und jetzt sag endlich, was du in Olivers Schrebergarten willst. Bevor wir mit dem LKW in die Spedition sind, wollte Oliver unbedingt dahin. Ich meine, das ist doch nicht normal. Wir kommen direkt aus Istanbul und er hat nichts Besseres zu tun, Onkel als... Onkel Manfred sieht auch nach dem Rechten, wenn er ein paar Tage weg war. Hat er mir erzählt. Pflanzen brauchen eben Pflege. Ach, das Grünzeug. Das war Olli doch scheißegal. Oliver ist rüber zu der Hütte da. Das konnte ich vom LKW aus sehen. Mit einer Reisetasche. Und jetzt frage ich dich. Was? Warum nimmt einer Gepäck mit, bleibt 2 Minuten in seiner Datscha und kommt mit der leeren Tasche wieder raus? Spinnst du? Sieht aus wie Mehl. Mehl? Sie machen mir Spaß. Oder kaufen Sie das so? Eingeschweißt in kleinen Tütchen. Lass ihn in Ruhe. Wo haben Sie das gefunden? In Olivers Eckbank. Ein paar alte Zeitungen drüber und fertig. Also wenn das kein Heroin ist, fresse ich einen Besen. Drogen? In meinem Haus? Wir schauen es uns ja nur mal an. Oliver bringt das Zeug aus der Türkei mit, um seine Schulden zu bezahlen. Vielleicht war der Stoff für Böhling und jetzt denkt er, du hast ihn. Ich? Deswegen ist er hinter dir her. Wieso denn ich? Na, immerhin warst du Olivers Beifahrer. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Du warst doch dabei, als ich das Zeug gefunden habe. Und was machen wir jetzt? Wir holen die Polizei. Augenblick. Was? Wenn Böhling keine Ahnung hat, wo der Stoff ist, ich meine... Worauf willst du hinaus? Das Zeug ist 500.000 wert, mindestens. Machen wir es zu Geld und hauen ab. Das können Sie doch nicht wirklich... Karibik, da wollten wir doch immer hin. Aber nicht auf diese Weise. Katrin, so eine Gelegenheit, die kommt nie wieder. Die Kohle reicht für uns beide, selbst wenn wir deinem neuen Freund was abgeben müssen. Mir? Wenn du keine Lust mehr auf Karibik hast, dann gehst du woanders hin. Florida, Teneriffa oder du machst deine Ausbildung zu Ende. Ich deal nicht, das ist mir zu heiß. Katrin, du bist doch ein mutiges Mädchen. Du hast gut reden. Böhling hält sich an mich, wenn was schief geht. An mich und die Kleine. Wir geben ihm den Stoff und basta. Alles andere hat keinen Sinn. Sie wollen mit so einem Geschäfte machen? Ach, das ist kein Geschäft. Das ist ein Tausch. Sicherheit für mich und mein Kind. Die kann mir keine Polizei geben. Hm. schön hier draußen, nicht wahr? So friedlich. Mein Bruder ist kein schlechter Mensch. Im Grunde meint er es nur gut. Naja. Er kennt meine finanzielle Situation. Die paar Euro, die ich im Bistro verdiene. Damit kommt man nicht weit. Immer noch besser als Hartz IV. Trotzdem kann ich keine großen Sprünge machen. Und das wird noch schlimmer, wenn die Kleine mal älter ist. Hobbys, Klamotten, Ausbildung. Das kostet. Und der Vater, ich meine, der von ihrer Tochter, zahlt der nicht? Ich nehme nichts von einem, den ich nicht ausstehen kann. Verstehe. Habe ich noch nie gemacht. Ja. Von der Karibik habe ich schon als Kind geträumt. Wenn ich mir vorstelle, die Kleine und ich in einem Häuschen am Strand. Ach, Schwamm drüber. Und wer soll mit Bühling reden? Ich verstehe nicht, was meine Schwester damit mit Ihnen hat. Also, ich gehe jetzt rein und passen Sie auf, dass Bühling Sie nicht sieht. Rentner, dass ich nicht lache. Naja, alt und jung, das war ja schon immer in. In einer Viertelstunde bin ich wieder draußen. Ansonsten rufen Sie die Polizei. Warum sollte ich? Wenn Bühling Sie umlegt, dann habe ich ein Problem weniger. Haben Sie mich verstanden? Sind Sie wenigstens bewaffnet? Ich? Nee. Dachte ich mir. Sie schon wieder? Ich habe Ihnen ja gesagt, die Jenny ist ihr Geld wert. Ich bin dienstlich hier. Also doch, Finanzamt? Nein. Ja, oder kontrollieren Sie, ob die Klos in Ordnung sind? Ich soll Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Sie? Ja. Was für ein Geschäft soll das sein? 10 Heizdecken, unverzollt? Ich könnte Ihnen zum Beispiel einige Päckchen mit weißem Pulver übergeben. Was? Ja, und Sie lassen Fräulein Katrin in Ruhe. Das wäre der Deal. Oder wie man das nennt in Ihren Kreisen. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Das würde ich mir nie erlauben. Und wie kommt denn Ihr Fräulein Katrin an diese ominösen Tütchen? Sagen wir, es handelt sich um eine Kette von Zufällen an der. Oder bist du verkabelt, ne? Du bist für die Bullen hier, habe ich recht? Mach dein Hemd auf. Fassen Sie mich nicht an. Ich kann auch anders, ja? Davon bin ich überzeugt. Sie meinen das ernst, was? Versprechen Sie mir, dass Sie Fräulein Katrin nicht weiter belästigen. Ich könnte natürlich mal einen Blick auf Ihr Angebot werfen. In einer Stunde. Also gut. Aber keine Minute später. Ich verlasse mich auf Sie. Ich verlasse mich auf Sie. Und wenn alles klappt, kriegen Sie ein Stößchen auf Kosten des Hauses. Ich bin in der Küche. Ihrem Bruder werde ich was erzählen. Es war abgemacht, dass er vor der Bar wartet und die Polizei ruft, wenn ich nicht zurückkomme. Und wo ist er? Weg ist er. Auf Ahn kann man sich nicht immer verlassen. Bühling ist übrigens einverstanden. Ich weiß. Mein Bruder hat's mir gesagt. Ihr Bruder? Er war vor einer halben Stunde hier, um den Stoff zu holen. In Ihrem Auftrag. Was? Hat er jedenfalls gesagt. Was bist du denn wieder so nervös? Mir geht das hier alles auf die Nerven. Diese Stadt, dieses Land. Das merke ich. Als wir klein waren, Katrin und ich, da sind wir immer mit unseren Eltern ans Meer. Damals haben wir uns eine Bucht ausgedacht und haben uns geschworen, irgendwann gehen wir los und suchen sie. Tja, meine Schwester hat ja inzwischen andere Pläne, aber wenn du willst, dann kannst du mich begleiten. Du willst abhauen? Ja, oder hast du vor, ewig in diesem Puff anzuschauen? Damit finanziere ich mein Studium. Das kann man auch anders. Du bist eifersüchtig, habe ich recht? Arndt, du hast gewusst, was ich mache. Also fang jetzt nicht an. Darum geht's doch gar nicht. Oder hast du Mist gebaut? Nein. Was heißt, der Stoff ist weg? Er ist nicht mehr da, jedenfalls im Moment nicht. Sie wollen mich wohl verarschen. Das ist nicht meine Absicht. Eine Stunde, habe ich gesagt, und keine Minute länger. Es tut mir wirklich leid, aber... Am besten, Sie kommen vorbei und erzählen mir das persönlich. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Wieso? Haben Sie Angst vor mir? Ganz und gar nicht. Trotzdem muss ich jetzt Schluss machen. Hey, Moment, Moment! Ich melde mich wieder! Moment! Arschloch! Tag, Chef. Sag mal, der alte Knacker, der kürzlich hier war, der nur mit dir quatschen wollte, wer war das? Keine Ahnung. Erzähl keinen Unsinn. Belinda hat gesagt, dass du ihn kennst. Von früher. Mach den Mund auf! Oder willst du, dass sich einer an deinem hübschen Gesicht vergreift? Ich finde das unmöglich. Sophia, rege dich nicht auf. Ich will mich aber aufregen. Ich komme zu dir und dauernd ist diese fremde Person im Haus. Dauernd. Zweimal. Ich glaube, ich warte besser draußen. Sie bleiben. Noch ist es mein Haus. Und wenn das so weitergeht, vermache ich es der Rieke-Stiftung. Oh. Oder noch besser, jemandem, der es wirklich nötig hat. Eine alleinstehende Mutter zum Beispiel. Sagen Sie doch sowas nicht. Und wenn ich mich noch weiter aufrege, wird das nicht lange dauern, dann kriege ich einen Herzinfarkt. Papa! Ist offen! Hallo? Was wollen Sie denn hier? Böhling hat gedroht, dass er mir was antut. Da habe ich ihm alles gesagt, wie Sie heißen, wo Sie wohnen. Danke. Was sollen wir denn jetzt tun? Böhling taucht bestimmt hier auf. Ich weiß ja nicht, worum es geht, aber... Wir sind völlig unschuldig an der Situation, Fräulein Katrin und ich. Unschuldig? Ja. Es ist dem egal. Wenn er was gegen einen hat, dann gute Nacht. Wohnen? Bei mir? Rolf, es ist die einzige Möglichkeit. Ach, soll sie doch in ein Hotel gehen? Dafür hat Fräulein Katrin kein Geld. Außerdem ist es dort immer so ungemütlich. Ist doch nur für ein paar Tage. Ich bin überhaupt nicht so vorbereitet. Schon gar nicht mit Kind. Die Kleine schläft die meiste Zeit. Vielleicht versuchen wir es besser woanders. Kommt nicht in Frage. Sie bleiben hier. Was? Im Schlafzimmer. Rolf verbringt die Nacht auf dem Sofa. Nein! Das hat er damals auch getan vor seiner Scheidung. Das gehört nicht dir. Ja. Hey, jetzt hast du sie aufgeweckt. Ja. Ja, und sind die alle drei? Ich meine... Keine Angst, keine Angst. Ich habe mein eigenes Zuhause. Also mir ist das wirklich unangenehm. Mama ist ja da. Es stört dich doch nicht, wenn sie ihr die Brust gibt. Halt! Hier! Also doch. Ich wollte dich gerade anrufen. Ach ja? Das mit Jenny hättest du mir wirklich sagen können, wo du dauernd in meinen Laden kommst. Aber unser Arndt, der macht über ein Geheimnis draus. Geheimnis. Und Jenny sagt auch keinen Ton. Aber wenigstens kann ich mich auf meine anderen Mitarbeiter verlassen. Böhling. Auf Belinda zum Beispiel, die hat euch nämlich gesehen. Beim Einkaufen, Hand in Hand, wo ich mir solche Sorgen um dich gemacht habe. Ich bin okay. Ach ja, er ist okay. Nein, ehrlich. Ja? Das ist alles im grünen Bereich. Ich finde es unerhört, dass du mich in diese Sache reinziehst. Ich dachte, wir sind Freunde. Eben. Und deswegen gehört es sich nicht, dass du einfach immer... Du hast dich schon immer vor Verantwortung gedrückt. Ich? Sagt deine Ex-Frau. Ach. Was weiß Mensch, ich denn? Rolf, wir haben die Verwaltungsreform überlebt, die Pensionierung, unsere Frauen. Da werden wir das doch auch noch schaffen. Also, welche nehmen wir? Wie wär's damit? Den Steinschloss-Hinterlader, der ist so kompliziert. Oh, oder die hier. Kurze Büchse mit orientalischer Schnappschlossform, Schrift mit Silberblech plattiert, Kolben mit Flittergold besticktem Samt überzogen. Östliches Mittelmeergebiet, 18. Ja, Jahrhundert. Ja, gut. Schön, wie du das immer beschriftest, auf diesen kleinen Schildchen. Auf gar keinen Fall. Zu wertvoll? Außerdem musst du jede Kugel einzeln... Na, irgendwas Vernünftiges wirst du doch haben unter deinem ganzen alten Kram. Ja, wie redest du denn von meiner Sammlung? Wir nehmen Revolver, die beiden. Smith und Wesson. 1887 bis 1910. Auch nicht mehr die Jüngsten. Also wenn du Laserpistolen willst, bist du bei mir an der falschen Adresse. hier sieht alles normal aus. Vielleicht sollten wir doch besser die Polizei... Was soll ich denen sagen? Da kommt eventuell einer vorbei, dem ich ein Packen Heroin versprochen habe. Und jetzt ist der Stoff spurlos verschwunden und der Typ ist stinksauer auf mich? Ich glaube, ich habe was gehört. Was bildest du dir ein? Wir kontrollieren Fenster und Türen und wenn alles in Ordnung ist, gehen wir rein. Ich verstehe immer noch nicht, was du von diesem Böhling willst. Ihm klar machen, dass er hier nichts zu suchen hat. Meinst du, ich lasse mich bedrohen? In meinem eigenen Haus? Also früher hätte mir das nichts ausgemacht. Ich war immer ein Draufgänger. Du? Aber stell dir vor, wir müssen fliehen. Ich stürze und breche meinen Oberschenkelhals. Das ist der Anfang vom Ende. Wie viel Schuss haben wir denn? Noch gar keine. Die Revolver sind nicht geladen. Bist du wahnsinnig? Meinst du, ich hab Lust auf ein Gemetzel? Ja, wie sollen wir uns denn wehren? Wir tun einfach so, als ob. Da mache ich nicht mit. Wir ziehen uns zurück und greifen erneut an, wenn wir entsprechend ausgerüstet sind. Ich denke, es ist niemand da. Das kann man nie wissen. Kriminelle Elemente finden immer Mittel und Wege, in fremdes Eigentum einzudringen. Sie sagen es. Alte Waffen sammeln. Auf sowas kommen nur Männer. Wenn den beiden bloß nichts passiert. Hat sie ja keiner gezwungen. Lässt sie das alles völlig kalt? Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das ist alles, was ich damit sagen will. Trotzdem kann man sich Sorgen machen, wo die beiden alles für sie tun. Besonders dieser Manfred. Stellen Sie sich vor, es kommt einer um dabei. Ja, ich weiß schon, warum er das macht. Der ist doch ganz harmlos. Harmlose Männer. Die gibt's nicht. Ich hab den Stoff nicht. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Los, fang an. Aber was habt ihr vor? Der liebe Arndt hier wird ihrem Freund das Nachdenken ein wenig erleichtern. Also, wo ist der Stoff? Das hat die doch gesagt. Mach weiter. Junge, tu das nicht. Oh, er nennt dich Junge, hast du das gehört? Klar und deutlich. Arndt, ich warne dich noch einmal und ich sage, wer das Zeug hat. Oh, er warnt dich, ja? Auf die alten Methoden ist eben immer noch Verlass. Arndt ist mit dem Tütchen abgehauen, während ich bei Ihnen war. Was, ich? Ja. Na, die Unterhaltung fängt ja an, interessant zu werden. Ach, der hat sie nicht mehr alle. Arndt wollte nicht, dass ich mit Ihnen rede, weil er das Zeug selbst verkaufen will. Stunden unterlogen. Da bin ich mir nicht so sicher. Böhling, was soll das jetzt? Ja? Wie fühlt sich das an? Eine Smith & Wesson am Kopf. Wie alt ist die? Jahrhundertwende? Nein, nicht ganz. Da kommt jemand. Fräulein Katrin. Lassen Sie meinen Bruder in Ruhe. Ich hab den Stoff. Sie schon wieder? Einer muss ja auf die Kleine aufpassen. Ist mein Vater zu Hause? Da würde ich jetzt besser nicht reingehen. Die haben was Wichtiges zu besprechen. Die? Ich verstehe nicht. Wissen Sie was? Leisten Sie mir noch ein bisschen Gesellschaft. Süß, nicht wahr? Ich hatte schon lang kein Kind mehr im Arm. Ich auch nicht. Aber das kann ja noch werden. Bei mir nicht. Wieso? Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat mir das eingeleuchtet. Was? Verkauf das Zeug und hau ab. So eine Chance kommt nie wieder. Na also. Und jetzt nimm die Scheißkanone weg, ich krieg schon Kopfschmerzen. Als Onkel Manfred erzählt hat, dass Arndt vom Laboheim nicht auf ihn gewartet hat, wusste ich, das ist die Gelegenheit. Tut mir leid, dass ich Sie angelogen habe, Onkel Manfred. Aber jeder muss sehen, wo er bleibt. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Wenn ich nun um den Stoff bitten dürfte. Hier. Ich hoffe, die sind alle noch verschweißt. Natürlich. So. Und jetzt Hände hoch. Oh. Die Hände hoch, sag ich! Onkel Manfred. Meine Kolibri. Ich dachte, ich nehme sie mit. Sicherheitshalber, wo du sie gerade gereinigt und geladen hast. Habt ihr ein Museum ausgeraubt? Das ist eine Gräbner. Oh. Baujahr 1920. Die kleinste Automatikpistole ihrer Zeit. Eigentlich eine Verteidigungswaffe für Damen. Damit kannst du eine Maus erschrecken oder ein Vögelchen, wie der Name schon Darauf sagt. Darauf will ich es nicht ankommen lassen. Nee? Ein Schuss ins Auge und sie sind blind. Da müsste er erst mal treffen. Au! So bist du verrückt! Ich und dein Kind. Ich bin nicht verheiratet. Ich hab nicht mal einen Freund. Und das seit Jahren. Und wenn's so weitergeht... Sie sind doch eine ganz patente Person. Ganz patent. Das reicht nicht. Oh, mein Ohr! Ich blute. Der nächste Schuss geht vielleicht tatsächlich ins Schwarze. Oder sind Ihre Augen blau? Ich leg dich um, du! Wenn ich Sie darauf aufmerksam machen darf, Ihres Miss und Wessen ist nicht geladen. Nicht? Was soll denn das Theater? Und ich mach mir hier in die Hosen. Ich hab Oliver nicht erstochen. Was geht euch das überhaupt an? Oliver war der Vater meines Kindes. Was? Ach, ich lach mich tot. Wir sind ein paar Mal miteinander ausgegangen. Danach habe ich mich aus seinem Leben rausgehalten und er sich aus meinem. Aber es ist mir nicht egal, ob er tot ist. Ich war's nicht. Irgendwann wird seine Tochter nach ihm fragen. Oh, meine Nase! Du hast mir die Nase! Also mir fallen auf Anhieb mehrere Herren ein, die nicht abgeneigt wären, mit ihnen auszugehen. Mit mir? Männer, die auch seit Jahren vergeblich jemanden suchen. Also irgendwelche komischen Typen will ich nicht. Die sind eigentlich ganz normal. Die meisten sind einfach nur einsam. Und wo lernt man die kennen? Ach, Sie können mich ja mal mitnehmen. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Aber vielleicht treffen wir uns mal in einem Café. Sie ziehen sich was Hübsches an und ich sage den Herren Bescheid. Das würden Sie tun? Ist doch nur ein Kratzer. Oliver kam von seinen Schulden einfach nicht runter. Und deswegen habe ich gesagt, du fährst doch nach Istanbul. Bring mir den Stoff mit. Ha? Ich finanziere die Sache, dann sind wir quitt. Dummerweise hat er gemerkt, dass das Zeug 10-mal mehr wert ist als seine Schulden. Und ab da gab's Probleme. Das kann ich mir vorstellen. Ich gebe dir die Hälfte, hat er auf einmal gesagt. Und den Rest verticke ich selbst. Er hat sich auf nichts eingelassen. Also habe ich deinen Bruder angerufen. Bring Oliver zur Vernunft, habe ich zu ihm gesagt. Dann ist was drin für dich. Immerhin sind die beiden doch zusammengefahren. Oh, aber Oliver blieb stur. Arndt hat's dann mit Gewalt versucht. Ich habe noch gesagt, steck das Messer weg. Das ist gelogen. Mein Bruder kann es nicht gewesen sein. Er war in meiner Wohnung. Ich habe das Messer. Da sind bestimmt genug Fingerabdrücke drauf. Die Kleine lag übrigens bei mir im Wagen. Arndt, ist das wahr? Kathrin. Und jetzt nimm die Spielzeugpistole weg, du Idiot. Rolf. Manfred. Ich... Was ist los? Mir wird auf einmal so... Arndt, einen Arzt! Schnell! Wie geht's Ihnen denn? Ach, ein kleiner Infarkt. Sie haben vielleicht Humor. Mir hat mal jemand erzählt, wenn man sowas überlebt, kommt es einem vor, als würde man schweben. Ja. Wie ein Vogel. Ein Kolibri vielleicht. Arndt hat das alles nicht gewollt. Das mit Oliver. Hinterher hat er sich dann bei Jenny verkrochen. Böhling hatte Angst, dass er die Nerven verliert. Deswegen hat er ihn gesucht. Jetzt müssen Sie wohl alleine in die Karibik. Hätte ich übrigens nicht gedacht. Was? Dass Sie sich nochmal blicken lassen. Ist ja wohl selbstverständlich. Nach dem Schreck in der Morgenstunde. Und jetzt ist Abend. Da fällt mir ein Gedicht ein. Rilke? Wer du auch seist, am Abend tritt hinaus aus deiner Stube, drin du alles weißt. Als letztes vor der Ferne liegt dein Haus, wer du auch seist. Schön, nicht wahr? In Ihrem Lebensmittelmarkt. Ich dachte, du willst hier nicht mehr einkaufen. Habe ich das gesagt? Nachdem Katrin gekündigt hat. Das ist mir glatt entfallen. Salami und Camembert. Wie immer. Ganz und gar nicht. Ich nehme jetzt einen Münsterkäse dazu, obwohl Sophia den Gestank nicht abkann. Aber sie lässt sich ja eh kaum noch blicken, seit Jenny ihr diesen Alfred vorgestellt hat. Ist das einer aus ihrer Bar? Ja, aber frag lieber nicht. Ach, Sachen gibt's. Hast du schon was von Katrin gehört? Sie hat eine Postkarte geschickt aus Mallorca. Sie arbeitet jetzt auf einem Campingplatz. Aha. Ihre Mutter ist auch dort. Die passt auf die Kleine auf, hat ja genügend Zeit als Rentnerin. Vielleicht sollten wir uns das auch überlegen, auf unsere alten Tage. Immer schön warm. Ach, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss mich um meine Sammlung kümmern. Ja. Trinken wir noch was? In diesem Stück in kleinen Bistro? Hatte ich gesagt, dass eine Russin dort angefangen hat? Was? Ludmilla. Nein, nicht schon wieder. Kolibri. Hörspiel von Erhard Schmid. Es sprachen Manfred, Gerd Baltus, Rolf, Horst Bollmann, Katrin, Anne Kanis, Böhling, Thomas Balu Martin. In weiteren Rollen Philipp Danne, Dirk Müller, Marie-Lou Saskia Pohlmann und Caroline Schreiber. Technische Realisation Nico Schütte, Regieassistenz Dirk Leiers, Regie Christoph Bragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.